von Biskaya. Ein Mägdelein stand, ein junger Matrose hielt sie bei der Hand. Sie klagt ihm ihr Schicksal, ihr Herz war so schwer. Sie hat keine Heimat, kein Mütterlein mehr. Fahr mich in die Ferne, mein blonder Matrose. Bei dir möchte ich sein, auch im Wellengetose. Wir gehören zusammen wie der Wind und das Meer. Von dir mich zu trennen, macht das Feld mir so schwer. Wir gehören zusammen wie der Wind und das Meer. Von dir mich zu trennen, macht das Feld mir so schwer. Hörst du die Sirene? Die Pflicht ruft mich fort. Komm mit, teures Mädchen, wir müssen an Bord. Es blühen die Reben am herrlichen Rhein. Dort wird für uns beide die Heimat auch sein. Fahr mich in die Ferne, mein blonder Matrose. Auf im hellen Getose. Wir gehören zusammen wie der Wind und das Meer. Von dir mich zu trennen, macht das Feld mir so schwer. Wir gehören zusammen wie der Wind und das Meer. Von dir mich zu trennen, macht das Feld mir so schwer.